Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 1 Uhr mit Ronald Lessig. Vor dem Flüchtlingsgipfel in der kommenden Woche fordert Bayern, dass die Hilfen des Bundes für die Länder auf 8 Milliarden Euro verdreifacht werden. Landesinnenminister Herrmann begründete das im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit steigenden Flüchtlingszahlen. Zahlreiche Kommunen hatten sich in einem Brandbrief an Kanzler Scholz gewandt, weil sie immer mehr Probleme bei der Versorgung der Migranten haben. Daraufhin berief Bundesinnenministerin Faeser den Gipfel ein. Das US-Militär hat wieder ein Flugobjekt abgeschossen. Nach offiziellen Angaben befand es sich über dem Bundesstaat Alaska. Es habe den zivilen Flugverkehr gefährdet. Zur Herkunft könne noch nichts gesagt werden. Es soll deutlich kleiner gewesen sein als der mutmaßliche Spionageballon Chinas, der am vergangenen Samstag abgeschossen worden war. Einen Tag vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin drohen für SPD, Grüne und Linke Stimmenverluste. In einer ARD-Umfrage zeigt sich die breite Mehrheit in der Hauptstadt unzufrieden mit dem rot-grün-roten Senat. Björn Dahlke berichtet. Die Stimmung in Berlin kurz vor der Wahl ist mies. Nicht mal ein Viertel der Wahlberechtigten ist laut den Wahlforschern von Infratest DIMAP zufrieden mit Rot-Grün-Rot. Das ist im Vergleich mit anderen Landesregierungen in Deutschland der letzte Platz. Selbst die Anhänger von SPD, Grünen und Linken sehen die Arbeit des Senats kritisch. Nur gut ein Drittel der Befragten ist zufrieden mit der Arbeit der regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD. Auch das der schlechteste Wert einer Ministerpräsidentin in Deutschland. Mit der grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist nicht mal ein Fünftel zufrieden. Die Verkehrssenatorin wird offenbar für die vielen Verkehrsprobleme in der Hauptstadt verantwortlich gemacht. In Syrien sind nach UN-Schätzungen durch das Erdbeben mehr als 5 Millionen Menschen obdachlos geworden. Inzwischen trafen auch dort erste Hilfslieferungen ein. Die türkischen Behörden ließen Zeltstädte errichten, um die Obdachlosen unterzubringen. Immer wieder werden Tote geborgen. Deren Zahl ist inzwischen auf fast 23.000 gestiegen. Die jüngste russische Raketenoffensive hat nach offiziellen Angaben aus Kiew große Schäden am Energiesystem der Ukraine verursacht. Mehrere Wärme- und Wasserkraftwerke seien getroffen worden. Besonders schwierig ist demnach die Lage in der Region Charkiw. 2 Kernkraftwerke dort mussten wegen der Instabilität im Netz ihre Produktion drosseln, teilte die Internationale Atomenergiebehörde mit. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Schalke und Wolfsburg unentschieden getrennt. Die Partie endete 0:0. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht teils trüb, teils klar, von der Ostsee bis zur Lausitz etwas Regen, in Sachsen Glätte, +6 bis -10 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung im Süden von Baden-Württemberg und Bayern sonnig, in den anderen Gebieten bedeckt, im Osten leichter Regen, 1 bis 10 Grad. Die Zeit 1:03. Hier ein kurzer Straßencheck für euch. A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen Dreieck Dernbach und Montabaur. 4 Kilometer Stau. Dann die A7 Würzburg Richtung Fulda ist zwischen Bad Brückenau, Wildflecken und Bad Brückenau-Volkers wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Es gibt aber eine Umleitung für euch. Die findet ihr über die U63 und die A542 Langenfeld Richtung Monheim. Die ist zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd gesperrt. Bis Montag früh, da gibt's Bauarbeiten. Euch eine gute und sichere Fahrt. Der ARD. Ob ich es richtig geil finde, euch hier heute Nacht durch die Nacht zu tragen? Ich denke schon, dass ich das geil finde. Damit ihr auch wisst, wer euch hier Huckepack nimmt oder von mir aus auch so festivalmäßig auf den Schultern sitzen hat, Sabine Lebeck. Das ist mein Name und meine Schultern sind eigentlich auch ziemlich schmal und ich glaube, dass ihr da runterpurzeln würdet, aber egal, wir schaffen das. Shadow in the dark, shadow in the dark. I know what you've been through. Trouble in your heart, trouble in your heart. When no one's ever been to. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Let me get to you. Every time you're down, lying on the ground. Let me lie with you. Let me be around, let me be around. We all got our issues. I know you've been hurt before. Don't want you to hurt no more. Just remember when the world is crashing down, then I'll be here. Tell me what I lie to you. Tell me what I lie. And when I say I'll be around to dry your tears, tell me what I lie to you. Tell me what I lie. When the world is crashing down, what a lie to you. What a lie, Gotta keep up with me. I got some young energy. I caught the L-O-V-E. How do you do this to me? But I get on myself when you get close to me. Baby, my tongue was numb. Sounds like blah, blah, blah, blah. And I don't want no one else. Baby, I'm in too deep. It's a little song I wrote. It's about you and me. I'll be honest. Looking at you got me thinking nonsense. Got words in my stomach when you walk in. Got your arms around me, you always feel so good. Than chicken poxes. I bet your house is where my other sock is. Woke up this morning, thought I'd write a pop hit. How quickly can you take your clothes off, pop quiz? That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it. Die junge Nacht der ARD. We'll be old and think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old and think about the stories that we could have told. Crap. from town. Well, when I do, I wonder why. No one sees my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. No one sees my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. Well, when I do, I wonder why. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Das ist auch ein ganz schön aufregender Monat hier für Sie hier. Zum Frühstück Canapés und dein Whiteberry Lele. Nidan Schubar, sie bringt Ende Februar, also am 24. um genau zu sein, ihr Debütalbum raus. Glas wird es heißen, hat dann vor einer Woche davon direkt die nächste Single gedroppt. Wir haben ja schon ein paar Impressionen daraus bekommen. Unter anderem ist natürlich auch hier Whiteberry Lele mit drauf, das hört ihr ja im Hintergrund. Die nächste Single, die sie gedroppt hat, die ist etwas exotischer. Die nennt sich Mangos mit Chili. Ist auch tatsächlich nicht nur ein Song, ist auch ein Gericht. Das hat Nidan Schubar uns im Interview erzählt. Es sind einfach Mangos, da macht man ein bisschen Limette drauf und macht's mit Chili. Und ich habe das erste Mal, glaube ich, in Kapstadt gegessen letztes Jahr. Und seitdem esse ich das richtig gerne. Das ist toll. Kann ja jeder sagen, dass es das gibt und dass sie das toll findet. Deswegen gibt es ein Beweisvideo von ihr jetzt auf TikTok. Da gibt sie uns so ein Kochtutorial, wie man eben Mangos mit Chili zubereitet. Und isst es dann auch, aber das läuft nicht alles ganz so smooth. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich diesen Mango schneide. Erstmal braucht man dazu ein gutes Messer. Das hole ich mir jetzt kurz. Bleibt dran. So, das geht jetzt nicht so leicht. Kriegst nicht so gut hin. Aha, Mangos schneiden ist aber auch, um ehrlich zu sein, wirklich eine Wissenschaft für sich. Den Song dazu, den hört ihr jetzt. Das ist Nidan Schubar. Mangos mit Chili, ganz neu in der jungen Nacht um 1.14 Uhr. Frischer Kopf, frische Gläser, randvoll Stoß mit jemand. Jede Großstadt hat mich auf Postern und ich hab mehr als die Leder. Frischer Wind für die Szene, renn raus in den Regen. Ganz im Grau weg, die Straßen auf, bis sich alle mit mir bewegen. Ja, ich gehe nicht weg, mach's mir bequem. Bläser sind echt, spielen was ich will. Ich träum von einem Wunder, Glück in Berlin. Mach, dass es gut wird, mach es mir schön. Schmeiß weg, was ich nicht mehr brauch. Highspeed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach laut. Bin ausgeschlafen und bestens gelaunt. Hier ist kein Brenn, es nicht verbaut. Kein Bock, nur Stress, nur Stau. Reiß dich ganz für das Ticket hier raus. Also kauf ich den Himmel und streiche mir blau. Maxi

Feineres auf dieser Welt, als freitags die eingestaubte Playlist aufzufreshen. Selina Pegel aus dem Junge Nacht-Team. Neue Musik ist ja jetzt wieder am Start. Du hast dich durchgehört. Haben wir denn für die, die sich so am Wochenende jetzt vielleicht lieber einmuckeln, mal nicht feiern gehen, etwas Entspannteres dabei? Ja, auf jeden Fall. Crow hat eine neue Single rausgehauen, die heißt Sie und klingt so. Ja, ist, glaube ich, sehr entspannt. Entspannter geht's kaum. Wieder mal eine kleine Liebeserklärung an die Unbekannte. Und das ist noch nicht alles. Crow hat direkt noch einen zweiten Song hinterhergeschoben. Da geht's wiederum aber eher ums geile Leben nach der Trennung. Steht mir, heißt der Song. Also keine Ahnung, was gerade bei ihm los ist, ob er jetzt frisch getrennt oder frisch verliebt ist. Vielleicht auch beides, wir wissen es nicht. Gut, aber ein bisschen Privatsphäre darf der Gute auch haben, ne? Ich habe auch noch gesehen, hier die frisch gebackene Grammy-Gewinnerin Lizzo hat auch was ganz Specialiges rausgebracht. Ja, richtig. So special, dass die Nummer auch special heißt, zusammen mit SZA. Dieses Zusammenspiel, das kam jetzt aber auch irgendwie ganz plötzlich. Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht darüber, wie Lizzo diese Nummer angekündigt hat. Special featuring SZA drops tomorrow. Ja. Ja, kurz und knapp. Was soll man dazu auch noch groß sagen? Ich mach das jetzt auch einfach mal wie Lizzo ohne viel Tamtam. Das ist ihr neuer Song Special zusammen mit SZA. Woke up this morning to somebody judging me. No surprise they're judging me. Don't know who I'm supposed to be. I'm just acting up. I'm precious fucking never saying sorry. Found out in the end that I can only do it for me. You call it sensitive and I call it superpower. You just like empathy cause you think it gives you power. All I know is only God can judge me. I know how. My heart, I wear it on me. I'm used to feeling hollow, so I thought that I'd let you know. In case nobody told you today, you're special. In case nobody made you believe, nobody, no, you're no. Special. Well, I will always love you the same. You're special. She just wanted to change. How could you throw fucking stones if you ain't been through a pain? That's why we feel so alone. That's why we feel so ashamed. I'm used to feeling alone. Oh, so I thought that I'd let you know. In case nobody told you today, you're special. In case nobody made you believe. der ARD. Euch von den Straßen. Einmal die A7 Würzburg Richtung Fulda ist zwischen Bad Brückenau, Wildflecken und Bad Brückenau Volkers wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Und noch eine Sperrung auf der A542 Langenfeld Richtung Monheim. Da ist zwischen Reusrath und Kreuz Monheim Süd die Strecke gesperrt und das sogar bis Montag früh. Also das ganze Wochenende über kommt ihr da nicht durch. Da gibt es nämlich Bauarbeiten. Ansonsten passt schön auf beim Fahren. Hier ist die junge Nacht der ARD. Mit 1 Live, Das Ding, Fritz, MDR Sputnik, Enjoy, Unser Ding und UFM aus dem 1 Live-Haus in Köln. Hallo, Sabine Lebeck hier. Kommt gut durch die Nacht jetzt mit Alok und James Arthur. Das ist Work With My Love. And my love is impossible, so hard to control. I. My heart is wahre Nacht der ARD. Heaven sent you to me. I'm just hoping I don't repeat history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. To make a lot of love on a Monday. Never need no one else, babe. Cause I'll be switching up positions for you. To be true, but I get tired of running. Now I'm running with you. Wenn ich irgendwie so einen Knopf drücke oder irgendwas hochfahre oder so, tut es übertrieben an den Fingern weh. Also zumindest an der linken Hand. Ich lerne jetzt nämlich seit kurzem Gitarre. Und die Leute, die Gitarre spielen können unter euch, die werden jetzt nicken und sagen, ja, da müssen wir alle durch, bis die Finger irgendwann mal Hornhaut bekommen. Aber es tut erstmal so richtig dolle weh gerade. Muss ein bisschen jammern. Ich bringe es mir gerade selber bei, weil ich so eine kleine Krise habe, irgendwie Bock gehabt, was Neues zu lernen. 2023 und so, alles neu. Wow, komm, ich lerne jetzt Gitarre. Why not? Haben wir irgendwie unter euch Leute, denen es ähnlich geht? Lernt ihr gerade auch irgendeinen neuen Shit dieses Jahr, wo ihr so denkt, ja, komm, wenn ich dieses Jahr schon irgendwie nichts Verrücktes erlebe, dann lerne ich jetzt halt irgendwas. Oder habt ihr vielleicht euch auch irgendwas vorgenommen zu lernen dieses Jahr? Falls ja, schickt gerne, was ihr gerade so lernt. Vielleicht habt ihr auch gerade Schmerzen. Deswegen an die 0221-56789-111. Und irgendwann kann ich dann auch so spielen wie Måneskin. Richtig rockermäßig, dann Gitarre, dann tut es irgendwann auch nicht mehr weh. Das sind sie hier mit Baby Sad für euch in der jungen Nacht. What's your thoughts about religion? Are you close to your mother? Tell me about your dream vacation and all of your ex-lovers. Tell me now, what's that look on your face? She puts her hand on my lips, begging please end this conversation. We'll be right back. you're talking, I go dead. Shut your mouth, give me your head. Baby, if I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, yeah, yeah, come on. Make me your radio, right. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close, hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh, oh. Make me your radio, come on. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love is dead, but now you're changing my mind. Yeah. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh, oh. Make me your radio. And turn me up when you feel low. This melody was meant for you. Stereo. Yeah. Die junge Nacht mit Sabine Liebeck. When the city lights lights are calling at night, and you lay in bed rethinking your life. Will it ever stop the worry in my life? You will fight. If we're running away from the problems we see, keep giving up on our hopes and our dreams. We got the power to be who we want to be. You see, we go all on nothing, all on nothing. Why not make it count for something? Topic zusammen mit dem britischen Sänger Harvey hier in der jungen Nacht. All or nothing. Und ich bin ein bisschen sauer auf Topic. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt einer dieser Menschen, der sagt, muss ich ehrlich sagen. Er postet nämlich gerade fröhlich, dass er beim Tomorrowland in Belgien im Juli dieses Jahr wieder mit dabei ist. Es ist ja eines der bekanntesten, größten Festivals für elektronische Musik. Schön für dich, Topic. Ich habe ungelogen am 28. Januar direkt beim Presale versucht, Tickets zu bekommen. Keine gekriegt. Überraschung. Dann habe ich es nochmal zum 4. Februar zum weltweiten Start probiert. Und da habe ich auch keine bekommen. Schade. Aber auch die ganze Zeit sehr hoffnungsvoll auf diesen Bildschirm gestarrt. Aber gut. Jetzt bleibt Topic das einem unter die Nase, dass er dabei ist, dass er da auflegt. Gut, dankeschön an dich, Topic. Dann vielleicht versuche ich es da einfach nochmal im nächsten Jahr mit dem Tomorrowland. Hat irgendeiner einen Tipp, wie man irgendwie an diese Tickets kommt, wie man sich anmeldet? Danke, wäre ich dankbar für. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Somebody, let me see the light within the dark trees shadowing what's happening. Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth, the truth. Inside me, I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it, the end is upon us, I swear, I'm gonna make it. I'm gonna. Yeah. junge Nacht. I see me got a small one. Just wanna fall into ya. Make me wanna shout it out like a hallelujah. Cause times like these don't come and go. We're two hearts in a billion, singing hallelujah. Yeah, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Why don't we call it love? No sleep, running on a dream. Down a golden coastline, you give me all I need. I'm like, oh my, cause times like these don't come and go. No sleep, running on a dream. I'm like, oh my, yeah, there's something in the air tonight, way up in the blaze of gold. Why don't we call it?